Tasse Kaffee dort einzunehmen und natürlich auch Gespräche zum Verlag zu führen. Dazu gehörten Gespräche rund um das Verlagswesen. Diese Routine im Hause des Gabler Verlags nahm einen Großteil ihres Lebens als Mutter dreier Kinder und Tochter in diesem Hause ein. 1978 wurde der Verlag von Bertelsmann übernommen und Frau Selin und ihr Mann blieben aber der Verlagsarbeit treu, noch lange nachdem der Gabler Verlag 1995 zur GWV Fachverlage GmbH durch den Zusammenschluss mit dem Viehweg Verlag und dem Westdeutschen Verlag wurden. Nach der Übernahme des Springer Verlags durch den Bertelsmann Verlag 1999 wurde der BG Teubner Verlag integriert und wenig später, 2001, der Media Daten Verlag akquiriert. Seit 2012 gibt es den Springer Gabler Verlag in Wiesbaden, der weiterhin das berühmte Wirtschaftslexikon anbietet und als der führende Herausgeber für klassische und digitale Lernmedien im Wirtschaftsbereich der deutschsprachigen Regionen bekannt ist. Selin und seine Frau hatten schon lange einen eigenen Verlag gegründet, den Modul Verlag, in dem sie unter anderem die ganzen Schriften der Fürstin Metternich herausgaben. Mechthild Selin war mit der Publicity-Arbeit voll ausgelastet. Es scheint, dass ihr die Arbeit und die netten gesellschaftlichen Kontakte bei ihrer Arbeit sichtlich Spaß gemacht haben. Im neuen Verlag war man mit weit leichterer Kost als das von jedem BWL bzw. Betriebswirtschaftsstudenten zu konsultierende Wirtschaftslexikon, das ja Herzstück der Geschichte des Gabler Verlags ausmacht, befasst. Wenn auch heute dieses dicke Werk im Internet abgerufen werden kann und als E-Buch existiert, so standen die Bände dieses Lexikons früher in jedem ernstzunehmenden Bücherschrank, besonders der BWLer. So auch der meines eigenen Vaters. Er hatte sich auch der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft verschrieben. Das Gabler Wirtschaftslexikon befasst sich mit den Fragen des Volks- und Betriebswirtschaftsrechts, aber auch Wirtschaftsrechts, Recht und Steuern. Die vom Staat gesetzten rechtlichen Strukturen und Rahmenbedingungen werden angesprochen. Es ist eine Sammlung der Begriffe der Wirtschaft und des Rechts und sobald kein neueres Werk kann es besser zusammenfassen. Nach 18 immer erweiterten und aktualisierten Auflagen ist es immer noch eine einzigartige und kurzgefasste Datenbank immer griffsbereiter Termini und nach wie vor relevant. Über 180 Fachautoren auf 200 Sachgebieten in über 25.000 Stichwörtern. Mehr als 120 Schwerpunktbeiträge bringen vertiefte Einsichten zu grundlegenden Themen. 3.700 seitenstark ist dieses Lexikon. Finden Sie es zum Beispiel unter www.wirtschaftslexikon.gabler.de für die Online-Version natürlich. Zum Teil Wikipedia-Informationen wurden für diese Einführung verwendet. Hören Sie nun Mechthild Selin zu der Verlagsgeschichte und ihrem eigenen Wirken. So, wir sind jetzt im Kulturspiegel zusammen, mal wieder in einem schönen Café in Deutschland. Und Sie sind Frau Mechthild Selin und eine Geborene, sagten Sie gerade. Galizius. Sehr schön. Und wir sitzen in Wiesbaden im Jahr 2017. Und wir haben uns im Theater getroffen, gefunden und auch ein bisschen über Stadt, in der Oper, und auch ein bisschen über Stadtgeschichte unterhalten. Und das ist natürlich hochinteressant, weil man gemeinsame Menschen gekannt hat und ich eine Dame kannte, die Frau Gisela, Dr. Gisela Joswig heißt oder hieß und mit ihrem Mann zusammengearbeitet hat im Gabler Verlag und dadurch sind wir auf die Geschichte dieses einzigartigen Verlags gekommen, nämlich des Wirtschaftsverlages Gabler aus Wiesbaden, der in Wiesbaden gegründet wurde. Und die Gründungsgeschichte ist ja eine ganz interessante, denn der Gabler Verlag heißt ja nicht Selin. Nein. Und jetzt sagen Sie mir, warum nicht? Es war nicht möglich, ein Verlag. Kam aus Preußen, mein Schwiegervater kam aus Ostpreußen. Und wie hieß der? Selin. Ja. Selin. Hatte der auch Vornamen? Dr. Reinhold Selin. Ja. Und der kam aus Ostpreußen, schon 35, hat diesen Verlag gegründet. Und man durfte nicht damals einen Verlag gründen und seinen eigenen Namen dazu geben. Und dieser Dr. Theo Gabler ist ein Augsburger Freund gewesen, der gesagt hat, also Reinhold, ich gebe dir meinen Namen, ich stelle dir den zur Verfügung. Und dadurch heißt dieser Verlag, der große Betriebswirtschaftsverlag, Dr. Theo Gabler. Ja. Und wurde gegründet 1935, weil mein Schwiegervater aus Ostpreußen kam und ist schon frühzeitig mit der Familie nach Wiesbaden gekommen. Und der Verlag existiert hier auch noch, aber nicht als Betriebswirtschaftsverlag in dem Sinne, sondern er wurde 1978 verkauft, nach vielen, vielen erfolgreichen Jahren, an Bertelsmann, die den ersten betriebswirtschaftlichen Verlag überhaupt in Deutschland kauften. Das war unser Verlag. Und das war damals noch gar nicht möglich, weil Bertelsmann ja alles Mögliche hatte. Und mein Mann damals, der Sohn vom Dr. Reinhold Selin, Udo Selin, wurde 37 geboren und der hat nach dem Abitur, Fachabitur, Betriebswirtschaft studiert. Eigentlich nicht so gerne, aber er hat später sehr, sehr gut als Verleger gearbeitet in einer Form, die man jetzt nicht als Fachbetriebswirt nennen kann, sondern mehr aus Impulsen, mehr aus, wie soll ich sagen, aus seinem intellektuellen Wesen heraus. Er ist hochsensibel und hat im Grunde genommen mit der Betriebswirtschaft nie so Freund geschlossen wie sein Vater, der absolut Betriebswirt war. Das war sein Leben. Er hat 14 Zeitschriften noch gegründet. Also der Großvater. Der Schwiegervater, mein Schwiegervater. Und zwar unter anderem der Aufstieg, die ideale Sekretärin. 14 Zeitschriften, die nach dem Krieg aus diesem Manko bestand, dass Frauen nicht mal einen Check unterschreiben konnten. Er hat aus, wenn Sie so wollen, einfachsten Dingen diese kleinen Zeitschriften gemacht. Es gab ja damals nichts, was, wo man sagen konnte, also das konnte die Frau schon, weil die ja studiert hat, aber es gab ja wenige Frauen, die studieren konnten. Ohne auch von der Familie her, das waren ja Schulgelder, die noch bezahlt wurden zu der Zeit. So ist es. So ist es. Denn Studium war nicht frei. Aber mein Schwiegervater hat durch seine Familie diese Zeitschriften im Grunde genommen gemacht, weil er gemerkt hat, dass A, seine Frau und seine Töchter nicht in der Lage waren, jetzt bürokratisch irgendwas zu machen. Administrativ, also zu arbeiten. Nein, ja, ja, nein, ja. Weil sie auch durch den Schwiegervater sehr, kann man sagen, verwöhnt wurden und sind in die Schule gegangen, aber sie hatten ganz andere Interessen. Und mein Schwiegervater war ein großer Patriarch. Im Grunde genommen ein liebenswürdiger Despot. Ich bin ja die Schwiegertochter, habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt. Das waren Widder und ein Stier, die wunderbar zusammenpassten, weil ich selber einen ganz anderen Beruf hatte und habe mich in diese Familie sehr reingegeben, weil ich habe einen ganz künstlerischen Beruf und habe leidenschaftlich Musik gemacht, habe gezeichnet, habe gemalt, bin Werkkunstschülerin und mache das auch heute noch. Mit 82 Jahren singe ich noch Sopran und spiele noch Klavier. Und das ist eigentlich diese Geschichte vom Gabler Verlag, der wie gesagt untergegangen ist dann ein bisschen bei Bertelsmann, weil die Leute, die man meinem Mann dann vor die Nase setzte, als der Verlag verkauft wurde, was sehr bitter war, da gehörte ja auch Frau Dr. Joswig und die 300 Angestellten dazu. Die mitverkauft wurden. So. Ja, und aber mein Schwiegervater hat das sehr, sehr kulant gemacht, sehr liebenswürdig. Und es war schrecklich, weil da stand an der Hauswand dann, Gabler entlässt Leute. Und es war für meinen Mann, der da junger Verleger ja war, ganz bitter, weil er das meiste ausbaden musste und er konnte gar nichts dafür. Aber es wäre wie wirklich nicht gegangen vom Wirtschaftlichen her. Und wir waren ja auch, haben darüber gesprochen, dass es die Umstellung dann auf Computer gab. Es gab Computer. Handsetzen eines Buches. Genau. Wir haben ja einen eigenen Verlag gehabt, eigene Druckerei gehabt. Es wurde alles per Hand gemacht. Es waren eigene Schlossereien. Also insofern war das wie eine riesengroße Familie. Und durch diese, sagen wir mal jetzt Globalisierung schon, der Bertelsmann ist ja auch in Amerika, in New York, im, wie heißt denn der, in, ach, da war ich sogar drin. Aber wie gesagt, es gibt ja, da gibt es riesengroße Verlage und Bertelsmann. Nee, in New York sitzen die und da war mein Mann auch. Wie heißt das denn jetzt? Jetzt fällt es mir nicht ein, vielleicht gleich. Aber jetzt gehen wir nochmal zu den Wurzeln zurück, denn nun war er dann weg, aber das war ja ein Riesenaufbau, der ja auch in den, das waren in den 30er Jahren, ist der gegründet. Ja, ja. Und in der Zeit hat man hier eben aufgebaut. Und nach haben Sie mitgemacht als Tochter, Schwiegertochter im Haus? Nee, später, da war also ja der Krieg schon gewesen. Ja. Ich bin ja 35 geboren. Ja, ach so, Entschuldigung. Also, aber Ihr Mann ist ein bisschen älter als Sie? Nein, jünger. Auch 37 geboren. Also diese Familie, der Schwiegervater, hat diesen Verlag hier aufgebaut. Aufgebaut. Und bevor Sie da reinkamen, haben Sie gesagt, er war sogar im Radio und hat als Repetitor Studenten... In Berlin, als er noch studierte, also mit 24 Jahren. In jungen Jahren war er sehr aktiv in seinem Wirtschaftsbereich. So ist es. Und hat dann eben auch in Wiesbaden sehr wahrscheinlich diesen patriarchischen Management... Ja, weil er alles alleine gemacht hat. Er hat alles alleine aufgebaut, alles alleine. Sein Bruder, der Dr. Helmut Selin, der kam aus Kaprun nach dem Krieg. Aha. Und da begann das ja eigentlich erst auch, ich war ja damals noch viel zu klein, mein Mann ja auch. Und es wurde eine kolossale, dieser Verlag wurde eine kolossale Größe in Deutschland, weil es keinen Verlag gab, der eben Betriebswirtschaft Lexikon gemacht hat. Und dieses große Lexikon, das letztlich, glaube ich, Frau Dr. Joswig und so ist es. Daran gearbeitet haben, das ist ja, dafür ist der Gabler Verlag sehr weltberühmt geworden. Und alle Studenten, die Betriebswirtschaft studieren, kennen heute noch das Gabler Wirtschaftslexikon. Und da sind natürlich zig andere Bücher noch entstanden, die auch mit der Betriebswirtschaft zu tun haben, aber durch das Verkaufen dann später war dieses Betriebswirtschaftslexikon war das Fundament eigentlich dieses Gabler Verlages. Fantastisch. Und wie hat sich das denn für Sie dann letztlich dargestellt? Ich habe meinen Mann kennengelernt, der studierte der Betriebswirtschaft. Und zwar in Wien, in Frankfurt und in Münster und ich bin Westfälin. Und wir haben geheiratet, da studierte er noch. Und er hat aber nie dieses Herz für Betriebswirtschaft gehabt, wie mein Schwiegervater. Und hat das aber, es war eine sehr trockene Geschichte. Und mein Mann hat das aber durchgezogen und hat dann im Verlag gearbeitet und hat dann ein sehr großes Buch, fand ich, über Berufsschulen, das heißt Diepen. Und das hat er mein Mann selber gemacht, weil sein Vater ihn im Grunde genommen nie so gelassen hat, wie er jetzt gedacht hat, agieren zu können in dem großen Werk seines Vaters. Aber hat dann was eigenes gemacht? Später. Ja. Als dann der Verlag verkauft wurde, wurde eine Stiftung gegründet in Berlin und die ist aber dann auch irgendwann wieder, das ist wieder untergegangen und mein Mann hat auch durch seinen Vater ein Modulverlag gegründet. Mein Mann heißt Udo und Modul, da ist Udo drin, aber dieses Modul gibt es ja heute in allen Bereichen von seine Sektion. Und dieser Modulverlag haben wir gegründet als junge Leute und haben erst Gesundheitsbücher teilweise gemacht, übrigens auch mit einer Deutsch-Amerikanerin über Gesundheit, was aber die uns aber doch sehr Also es war nicht keine gute Zusammenarbeit. Nein, schade. Nein. Es ist leider in die Hose gegangen. Denn ich sitze hier vor der Fürstin Metternich. Ja, wir haben das Allergrößte war, dass wir nach Gesundheitsbüchern, die teilweise auch sehr erfolgreich waren, auch Betriebswirtschaftsbüchern, überhaupt einen Fall, das hat er gemacht mit einer Betriebswirtin. Das heißt, wie nennt man das jetzt? Meinen Sie, ich komme da jetzt drauf? Das hätte ich eigentlich mitbringen müssen. Das war eigentlich sein Hauptwerk mit zwei Betriebswirtschaftlern, die, wie bewerbe ich mich richtig? Ein Bewerbungsbuch. Und das hat er, das kam sehr groß raus. Und die Marlene, das ist 30 Jahre her. Und die Marlene Theis ist eine Freundin von uns, die hat dieses Buch mit einem Freund, der leider verstorben ist, zusammen gemacht, mit meinem Mann. Und die ist Betriebswirtin und das war ein großer Erfolg, aber dann haben wir durch Zufall, durch einen Freund hier in Wiesbaden, Dieter Haupt, der die ganzen Veranstaltungen in der Rhein-Main-Halle gemacht hat, über den Baldesport. Und der Dieter Haupt ist leider verstorben, aber das war eine Größe in Wiesbaden. Und der hat meinem Mann gesagt, hör mal, Udo, ich kenne die Fürstin Metternich aus Schloss Johannisberg und die malt doch so toll und die hat ja Bücher geschrieben. Sollen wir dich nicht mal mit der bekannt machen? Und das war für uns 13 Jahre ein Geschenk des lieben Gottes. Diese Frau hat uns so viel gegeben, mit so viel Wissen, die spricht 5 Sprachen, die ist ja richtige Prinzessin aus St. Petersburg und ist dann später, als sie den Fürsten Metternich kennenlernte, nach dem Krieg, haben die ja das Schloss Johannisberg aufgebaut und wir sind natürlich da reingerutscht. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was diese Frau an russischem Wissen, deutschem Wissen, Französisch, die hat ja fantastisch gezeichnet, hat in Paris studiert und hat da den Fürsten Metternich kennengelernt, der auch irgendwann verstorben ist, als wir mit ihr gearbeitet haben. Und sie hat für uns 14 Rheingau-Stiche, die wir alleine gescannt haben. Das sind ja Drucke und die Originale hatte sie und die sieht aber aus wie Originale. Und das sind Burgen zum Teil, also wunderschöne von ihrem Schloss über, nee, über den Rheingau. Über den ganzen Rheingau. Ganz genau. Rheingau. Sie hat also die so Burgen, Gebäude, sehr, sehr schön. Näher und sie haben das hier drin, sie haben das aus ihrem Fenster, dann hier oben ihr Schloss. Das ist Eltville, das ist Rüdesheim, dann der Lastkran, dann hier zum Beispiel Oberursel, hier Rüdesheim mit der Kirche. Also wirklich diese Rheinansichten und so ein bisschen Nebel zum die Teil. Die Hauptansichten, absolut, kann man sagen, absolut. Vom Rheingau. Und die haben Sie als Buch verlegt, also diese Abbildungen sind in einem Buch. In einem Buch. Das heißt über die Kreativität. Genau. Eben Tatjana Metternich. Und da ist der Yehudi Menuhin vorne drin, der hat vor seinem Tod einen Brief geschrieben an die Fürstin. Sie ist hier drin. Da werden wir vielleicht ein bisschen was draus vorlesen, wenn wir dürfen. Da und da ist sie als Malerin auf ihrem Schloss sehr, genau, sehr hübsch gezeigt. Und der letzte Brief vom Yehudi Menuhin ist ihr. Und da hat sie, dem hat sie geschrieben, ja, und die Schlafenden im Traume arbeiten brüderlich am Werden der Welt. Das ist doch wunderschön, Heraklit. Also, und diese ganzen über Kreativität hat sie gesammelt. Also, Sprüche. Über Malerei, über Kunst, über Malerei, über Musik. Sie hat den Yehudi Menuhin zum Beispiel, den Karajan. Sie hat Rostropowitsch. Sie hat sämtliche Künstler, die am Rheingau Musikfestival auch mitgewirkt haben, hat sie da drin in Form von Sprüchen. Schön. Und da muss man sagen, dass dieses Rheingau Musikfestival immer im Frühsommer ist, beziehungsweise Frühjahr bis Frühsommer. Juli. Das ist im Juli. Ach, tatsächlich im Sommer. Juli. Denn ich war einmal bei einem dieser Konzerte dabei und die sind ja in Schlössern und so und das ist ja wunderschön. Sie ist auch viel selbst gewesen. Ja. Dann in Kloster Eberbach, es ist in Wiesbaden hier im Tirschsaal, es ist reihum verteilt, diese riesengroßen... Auch in den Weinbergen, also da muss man wirklich hochfahren und dann bis man hat eine wahnsinnsschöne Aussicht. Das habe ich, wie gesagt, mal erleben dürfen. Ja. Und dieses Buch ist eine kleine Kostbarkeit, weil das noch in Leinen gebunden ist. Ja, ein schönes und kleines rotes Buch mit einem Bild von ihr auf dem Titel. Ja, ja, das ist Afrika. Ja, sie hat ja, und da sind alle Bilder, die sie gemalt hat, drin. Also von Mallorca, Schiffe, von sämtlichen Petersburg, von St. Petersburg, alles, was sie in ihrem Leben gemalt hat, ist da drin. Und Sie haben sicher nicht nur sie gekannt, sondern sicher auch mit ihr ein bisschen auch Zeit verbracht. Ja, und sehr, das ist natürlich sehr wunderschön. Wir haben mit ihr Talkshows gemacht, wir sind mit ihr gereist nach Hamburg, wir sind mit ihr in den Park Rust gefahren, da wurden mit ihr Interviews gegeben und da waren wir immer dabei und das war natürlich ein unwahrscheinliches Erlebnis und Geschenk. Und die Frau hat nie mit Manuskript, die hat alles auswendig. Alles gesprochen. Und jetzt, Sie selber haben ja auch eine Rolle in diesen Verlagen gespielt. Sie sagen, es ist nicht Ihr Hauptziel gewesen. Wenn Sie aber mit einer Künstlerin zu tun hatten, dann war es ja doch in Ihre Richtung. Das ist ja das Schöne. Ja, ich habe sogar mal bei ihr im Schloss, da hatte sie einen Pianist, der hier in Wiesbaden mit seiner Frau auftreten sollte. Und ich habe mal eingeworfen, ich bin Sopranistin, ich habe das gelernt. Und da sagt er, wie bitte? Singen Sie doch mal was. Und ich habe mir wirklich, ich war so überrascht, weil ich das Vilja-Lied konnte, von Vilja-Lied kennen Sie ja bestimmt, ne? Konnte ich aber gar nicht auswendig. Und habe das vor der Fürstin mit ihm gesungen, was ich konnte, und sie stand da und sagte hinterher, Frau Selin, das ist ja Wahnsinn, und zwar 30 Grad. Ne? Aber das hat sie natürlich nicht Ich bin ja erwartet. Keine Professionelle. Das hat sie nicht erwartet und es war dann ein schöner, spontaner Moment. Sie sagten aber, dass Sie in diesem Verlag, in diesem Gabler Verlag gewohnt haben. Das heißt, Sie haben im Gebäude gewohnt. In dem, wo in Wiesbaden war das? In der Taunusstraße 56. Das existiert immer noch und das ist vererbt an die Schwester meines Mannes. Und das existiert aber nicht noch als Verlag, oder doch? Doch, ja. Doch. Ja. Aber das sind ganz andere, es ist noch Gabler Verlag. Es ist auch nicht mehr, diese Druckerei ist ja nicht mehr wichtig, sondern all dieses anderes. Und war die Druckerei auch im Haus? Nein, die war in der Waldstraße in Wiesbaden. Und war ein ganz großer Betrieb, wie gesagt. Und da wurde wirklich noch wie früher mit Handdruck und hochinteressant, kann man nur sagen. Da haben Sie sich also alles angeschaut. Ja, Aber Sie sagten, Sie waren eigentlich die zu... wie soll ich sagen, nicht nur zugeheiratet, sondern sie saßen ja auch da und haben alle betreut im Prinzip, weil sie ja die ganze Verlag Familie wohnten. Und dann die ganze Familie. Verlagsfamilie kam auch immer mal vorbei. Ja. Und das ist natürlich, ich weiß, da war auch ein bisschen Krankheit auf ihrer Seite und das war natürlich sehr anstrengend, nehme ich mal an. Aber das stimmt. Was haben Sie denn so betreuen müssen? Kamen die Leute mit Sorgen? Mein Schwiegervater kam morgens schon und schellte. Ja. Und ich hatte zwei Kinder. Ja. Hallo, wie geht's euch? Und nicht nur der, sondern seine Schwester kam. Und alle kamen zu uns, weil wir unten in dem Verlag drin wohnen. Also es war quasi ein Gespräch für den Tag auch mit der Familie, nehme ich an. Ja, aber wenn Sie junge Mutter sind, ist das natürlich etwas anderes, als wenn Sie selber Betriebswirtin sind. Und Sie werden so ein bisschen überfallen, aber ich habe das gerne gemacht, weil mein Schwiegervater sich natürlich freute, dass wir im eigenen Haus unten wohnten, 6 Jahre lang, bis wir dann da rausgezogen sind. Und es war eine Zeit, die anstrengend war für mich, weil ich einfach sehr, sehr gerne gebe. Weil ich immer für alle da war. Und das haben die auch sehr ausgenutzt, aber jetzt nicht im Bösen, sondern ich habe es ja gemacht. Ja, sie waren da und sie waren ein angenehmer Gesprächspartner. Ja, weil ich mich auch sehr interessierte für all die Bücher und was der Opa machte und die ganzen Zeitschriften. Ich habe ihn dann gefragt, Opa, wie hast du das denn bewerkstelligt, 14 Zeitschriften? Und dann war das Allergrößte, was, ich weiß ja nicht, was, ob das jetzt hier hinpasst, aber mein Schwiegervater las leidenschaftlich gern die Bild-Zeitung. Und da ist ja immer alles in Kurzform drin. Ja, natürlich. Und da hat er viele Sachen, die den Menschen nahe standen, rausgezogen und hat gesagt, zum Beispiel, wenn es jetzt um, sagen wir mal, Belange von Frauen ging, die nicht wussten, wie sie das und das bezahlen sollten. Er war einfach kein, sagen wir mal, theoretischer Betriebswirt, sondern er war ein praktischer Betriebswirt. Und das habe ich an ihm sehr bewundert, was der an einfachen Dingen im Leben, was wir so als Hausfrauen nicht wussten. Und da hat er immer dann gesagt, ach, das lernt ihr, ihr lernt das irgendwann mal. Aber er hat daraus eben Zeitschriften gemacht. Und diese Zeitschriften waren natürlich für Frauen ganz, ja, ganz auch, wichtig. Auch, ich finde es, was ich amüsant finde an der Sache, ist, er war der Patriarch, der die Frauen im Grunde zurückhielt. Das brauchst du nicht im Leben. Stimmt. Aber er hat eine Zeitschrift gemacht für die Frau, so die es dann es doch braucht. So ist es. Aber so waren das dann andere Frauen? Da waren nicht Sie gemeint, sondern da waren irgendwie... Ich war immer außen vor. Haben Sie denn auch mal Ideen da reingebracht und gesagt, hör mal zu, Opa? Nein, nein, das hat er ja selber gesehen. Er hat schon gesehen, ja. Aber haben Sie dann gesagt, dass, oder haben Sie ihn gelobt und gesagt, das war wirklich super? Ja, Super sagte man damals wahrscheinlich nicht. ich habe ihm Folgendes, ich komme aus einer westfälischen Familie, wir hatten eine Bäckereimaschinenfabrik. Ja. Und mein Vater ist sehr früh gestorben. Aha. Und wir haben als Kinder nach dem Krieg, meine Mutter war 38 mit 4 Kindern, Witwe, und hat diesen auch diesen Fabrik geerbt. Ja. Und meine Mutter war eine durch und durch Hausfrau, fantastische Mutter, hatte keine Ahnung von einer Bäckereimaschinenfabrik und hat das ganz, ganz alleine versucht zu stemmen, weil wir Kinder ja noch klein waren. Und mein Schwiegervater, deswegen erzähle ich das, hat mal zu mir gesagt, weißt du was, deine Mutter ist die beste Betriebswirtin, die ich kenne. Und da war ich so glücklich drüber, dass er meine Mutter, die Wahnsinniges geleistet hat, wirklich in ihrem Leben, weil sie selber auch nicht alt geworden ist durch den Umstand und durch die vielen Kinder und die Verantwortung. Und er hat das gesehen, dass eben, weil er seine eigene Frau und Kinderchen, macht's euch schön, geht in die Stadt. Und meine Mutter war immer, immer, wenn Sie so wollen, ein Arbeitstier. Ne? Und so sind wir auch groß geworden. Und ich habe sehr viel von meiner Mutter gelernt. Ich habe eine Schneiderlehre gemacht und bin nach Paris gegangen, habe ein Jahr durchgezogen mit Französisch, mit Kunstgeschichte und habe eine Familie kennengelernt, wo ich unheimlich viel Kultur mitbekommen habe. Die ganzen Loire-Schlösser. Von Ihrer Mutter bekommen. Ja, ich habe das... Das ist natürlich für ihn das Richtige gewesen. Also ja, weil er hat mich bewundert, weil ich 8 Jahre eine Ausbildung gemacht habe und er seine eigenen Kinder aber so ein bisschen zurückhielt. Das habt ihr nicht nötig. Und da habe ich mich als Schwiegertochter natürlich etwas dagegen gestemmt und habe gesagt, wie kann man das machen, Opa? Lass die doch was lernen. Ach, das brauchen die doch alles nicht. Ist aber immer eigentlich in der zweiten Generation, wenn jemand etwas geschafft hat, dass es den Nächsten schöner macht, aber nicht leichter damit. Nein. Nein, sie müssen ja in ihr Leben, ihr eigenes Leben gehen. Sie können ja nicht von einem Mann unbedingt abhängig sein wollen. Naja, aber ihr Mann hat sich da reingefunden in diesen Verlag und hat sein eigenes Ding. Mein Mann hat später, da ist er wirklich auch, und was ich noch sagen muss, mein Mann hat nach der Wende 1980, was ich groß bewundert habe, weil da war der Vater schon, glaube ich, der ist mit 90 gestorben. Ich habe ihn sehr lange gepflegt und mein Vater, mein Mann auch. Mein Mann ist nachts an die durch die DDR gefahren und hat da den armen Leuten, die ja vorm Nichts standen, die auch Betriebswirte waren, die auch Juristen waren, die Banker waren, da war nichts mehr. Die haben alles verloren. Und da hat mein Mann versucht, denen zu helfen in Form von Büchern, die natürlich überhaupt nicht gingen. Weil der Zug war abgefahren. Das kam erst viel später. Und da bin ich einmal mitgefahren und ich muss Ihnen sagen, das hat mich sehr geprägt in dieses noch kaputte Berlin, kaputte Leipzig. Und mein Mann hat das mit einer Herzlichkeit gemacht und hat dadurch auch ein Buch gemacht über Barcelona, Rose aus Feuer, was von einem, das war ein Fotograf und ein Schriftsteller, der heißt De Vries, der ist gestorben, der war etwas verkrüppelt. Ein Mann, Opladur, hat der geschrieben, ein Buch. Und dieses, was wir rausgegeben haben, diese Rose aus Feuer über Barcelona. Also von einem aus der früheren DDR geschrieben dann oder fotografiert. Genau, ja. Von denen. Ja, das war, oder fotografiert beides. Ja, ja, ja. Das Fotograf fällt mir jetzt nicht ein, aber das kann ich also Ihnen noch nachliefern. Diese Leute verlegt quasi, die ja, also da nichts ja. mehr hatten. Und dieses, hat ihnen nicht Bücher geschenkt, sondern hat quasi die geschenkt war, indem er sie verlegt hat. Das ist genau. Natürlich ein Geschenk. Ja. Und dieser Fotograf hat... Das geht auch um Heinrich Heine, da ist eine Geschichte drin. Wer ist denn jetzt über die geflohen? War das Hermann Hesse oder Heinrich Heine? Also Heine ist in Frankreich gewesen, glaube ich, auch zum Teil. Und also die sind doch über die Grenze geflohen und der De Vries war aus Spanien. Aha. Und der konnte gut Spanisch und kannte Barcelona. Und die sind aber über die Grenze geflohen, damals nach dem Krieg, wegen der Nazis ja. und so weiter. Ja. Und diese Geschichte geht wie ein roter Faden durch dieses ganze Buch. Durch dieses Barcelona-Buch. Und das ist noch im Handel, dieses Buch? Leider ja. sind die Bücher alle nicht mehr im Handel. Ja. Aber wir hoffen, dass sie noch in Büchereien noch. Und in Antiquariaten ist. Ich habe es das noch. Das ist schön, dass ich sie habe. Ich hoffe, dass sie in irgendeiner Bücherei landen, denn es gibt sie ja noch, die Büchereien. Die Büchereien, Gott sei Dank. Und Sie haben jetzt sich aus dem Verlegen etwas zurückgezogen, glaube ich, jetzt? Oder? Ja, wir ja. haben dann, als die Fürstin Metternich gestorben ist, haben wir das letzte Buch, Briefe, die nie verschickt wurden, ja. das war von einer polnischen Prinzessin aus Warschau, das hat sie gesammelt und für ihre Freundin verlegen lassen bei uns. Und dieses Buch existiert bei uns noch und ist auch ein Kleinod, weil das die Flucht der Adligen aus Polen Richtung Deutschland und wo die alle verstreut waren, beschreibt. Und das ist von einer jungen Frau geschrieben mit 18 Jahren. Die hat Briefe an ihren Freund geschrieben und hat gedacht, wenn wir aus dem Krieg kommen, dann ist der noch da und dann heiraten wir. Aber der war dann in England und sie hat den nie mehr wieder gesehen, hat aber nie, dieses Buch ist nie negativ. Es ist eben so gewesen. Ja. Und diese Prinzessin da oben, Branietzka heißt das, Wolska. Branietzka. Und die Fürstin ist ja eine richtige Prinzessin und war aus St. Petersburg und hat ein ganz reichhaltiges Leben und viele Freunde und hat aus diesen ganzen Beweggründen auch, weil sie das alles gesammelt hat, hat sie diese Bücher hergestellt und wir durften diese Bücher, da sind ja noch mehrere, vom Schah von Persien, da waren sie mit befreundet und das ging ja gerade durch die Presse, dass die 68er daraus entstanden sind und der Schah von Persien war aber nicht so ein Ekel, wie man ihn hinstellt, weil er in den Büchern oder in dem, was die Fürstin uns erzählt hat, ein sehr liebenswerter Mensch war, aber ist da auch durch den Reichtum. Der Schah von Persien hat mit dem Fürsten Metternich zusammen Das sind alles Familiengeschichten sozusagen, ja, also die, ja, auch die sie kannten und ja, dann weitergaben. Ja. Das ist ja wunderbar. Und das ist natürlich ein sehr schöner Abschluss eigentlich dieser Verlagsreihe sozusagen. Und wir werden auf jeden Fall schreiben, wie man an sie herantreten kann, wenn sich jemand für diese Sachen interessiert. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche Ihrem Mann, ich weiß, er restauriert schöne Autos, dass Sie beide viel Oper noch machen und dass Sie beide in schönen Autos, die dann auch durch die Gegend fahren können, im Endeffekt noch viele Jahre, viele schöne Jahre in Wiesbaden verleben. Ich Vielen danke herzlichen Ihnen. Dank, Frau Selin. Ich danke Ihnen, Frau Nielsen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Frau Selin für ihre interessante Ausführung, für ihre Perspektive dieses einzigartigen Verlags, des Gabler Verlags in Wiesbaden und für die Schilderung ihres eigenen Wirkens. Immer im Hintergrund der interessanten Menschen, die sie mit betreute, aktiv in der Organisation aller Events und Buchreisen, die sie auf Schlösser und in die Gesellschaft interessanter Menschen führt. Wie die 15 Jahre lange Betreuung zum Beispiel und die Verlegung der Bücher der Tatjana Fürstin Metternich, deren Adelslinie viel höher und weiter reichte in 5 sprach- und geografische Gebiete, weit, weit bis nach Russland und nicht nur in Wiesbaden. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die sich nochmal ganz herzlich bei Frau Selin bedankt und Ihnen ganz interessante Gespräche über diesen Verlag und vielleicht haben Sie ihn auch im Bücherschrank stehen, dieses schöne Lexikon. Dazu viel, viel Freude und viele Informationen, die wir Ihnen hoffentlich heute hier geben konnten. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und eine schöne Woche wünscht Ihnen Ihre Susanne Nielsen und Bill Davidson an der Technik. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088 or email us at myoneonone@yahoo.com. Thank you.